Nehmt die Plätze ein. Preist den Herrn, das war schon ein starker Anfang. Amen. Halleluja. Ja, das ist wirklich so wichtig. Das Zentrum wirklich von allem. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Wenn du dein Herz bewahrst durch Vergebung empfangen und vergeben, dann bist du damit frei, in Einheit mit Gott zu leben. Und darum geht's letztendlich. Wenn du in Jesus bist, sag mal in Jesus, also wenn du in Jesus bist, wir sagen ja, wir sind in Christus, dann heißt es mit anderen Worten nichts anderes, als dass wir in vollkommener Einheit mit ihm und mit seinem Herzen leben letztendlich. Amen. Das heißt, er hat alles dafür getan, damit diese Einheit wieder möglich ist. Bevor der Sündenfall passiert ist, war der Mensch in dieser Herzenseinheit mit Gott. Er war in dieser Herzensbeziehung mit Gott. Er war eins mit Gott. Er war in Gemeinschaft mit Gott. Und dann kam der Sündenfall und dadurch wurde diese Einheit gestört, beziehungsweise nicht nur gestört, sondern zerstört. Zuerst gestört und dann zerstört. Ja, und somit war es nicht mehr möglich, dass das Herz Gottes mit dem Herz des Menschen zur Deckung kommt. Aber wenn wir in Christus wieder kommen, wenn wir wiederhergestellt werden durch das Blut Jesu Christi, wenn wir eine neue Schöpfung werden, wenn wir nichts mehr dazwischen kommen lassen, wenn wir keiner Sünde mehr Raum geben, und Unvergebenheit ist ja auch eine Sünde. Amen, das hast du ja gesehen, wenn sogar die Folterknechte kommen wegen Unvergebenheit, dann muss es ja ziemliche Sünde sein. Aber wenn du dies mit diesen Dingen aufräumst, dann gibt es nichts mehr, was dich von dieser Einheit mit Gott trennt. Und das ist ja eigentlich die tiefste Identität jedes Christen, ist ja Galater 2,20. Sag mal Galater 2,20. Auch alle, die ihr online dabei seid, diese Stelle müsst ihr euch total verinnerlichen, weil da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Christus lebt mich. Da gibt's eine Einheit, da gibt's eine Verschmelzung, da hat etwas stattgefunden. Ich wurde verschmolzen mit dem Wesen Gottes. Ich wurde verschmolzen mit Jesus Christus. Das ist in der neuen Schöpfung tatsächlich passiert. Das ist gewaltig, ne? Durch das Blut Jesu Christi wurde diese Trennung weggenommen und anstatt der Trennung ist eine Verschmelzung gekommen. Jetzt lebst du in Verschmelzung mit Gott, in Verschmelzung mit Jesus. Und wenn du in Verschmelzung mit Jesus lebst und in Verschmelzung mit Gott, dann heißt es letztendlich, du lebst in Verschmelzung mit der Liebe. Amen. Weil Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 6 heißt es, Gott, Vers 16 heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Amen. Das heißt, die untrennbare Einheit mit Gott ist immer auch die untrennbare Einheit mit der Liebe. Und deswegen ist auch Vergebung so wichtig. Ja? Ist Unvergebenheit so zerstörerisch, weil es die Liebe stört. Amen. Und Gott ist Liebe. Du kannst nicht in Gemeinschaft mit Gott leben außerhalb der Liebe. Das geht nicht. Ne? Sondern du kannst nur in Gemeinschaft mit Gott leben innerhalb der Gemeinschaft mit der Liebe. Und von dieser Liebe sagt Paulus, Römer 5, Vers 5, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, du hast diese Liebe in dir drin. Diese Liebe ist in dich hineingekommen. Es ist auch nicht mehr so, dass du diese Liebe von irgendwo herholen musst, sondern das Einzige, was noch passieren kann, ist, dass diese Liebe verunreinigt wird, eben durch Zielverfehlung, durch Sünde, die nicht bereinigt ist. Das ist das Einzige. Aber wenn diese Bereinigung passiert und wenn du keine Verunreinigung zulässt, dann bist du tatsächlich in deinem Herzen 100% eins mit dieser Liebe Gottes. Ja? Du und die Liebe, ihr seid untrennbar eins. Du und Gott, ihr seid untrennbar eins. Alles, was es braucht, um diese Einheit aufrechtzuerhalten, ist die Demut, gegebenenfalls Sünde anzuerkennen, sie zu bereinigen, das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen, anzuerkennen, dass du das Blut Jesu brauchst, dass du Jesus brauchst, dass du ohne Jesus verloren bist, das anzuerkennen. Es braucht nur diese Demut und in dem Moment, wo du diese Demut an den Tag legst, wo du dich entscheidest für diese Demut, kann das Blut Jesu dich ständig reinigen von jeder Sünde. 1. Johannes 1, 7 heißt es ja, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns ständig von aller Sünde. Und tatsächlich auch unabhängig davon, wie Valerie schon gesagt hat, unabhängig davon, ob du jetzt immer jede Sünde einzeln bekennst, verstehst du? Wie gesagt, wir haben die beiden Extreme gehört. Entweder die einen sagen, ja, wenn du da noch irgendeine Sünde vergessen hast, ja, deswegen bist du dein ganzes Leben lang unterm Fluch, weil du irgendeine Sünde vergessen hast zu beten, die du damals mit 1,5 Jahren deiner Mutter angetan hast, wo du, was weiß ich, sie an den Haaren gezogen hast und im Kinderwagen oder was auch immer. Und du hast noch nicht um Vergebung gebeten und deswegen leider hast du es verpasst. Also, um Vergebung bitten ist kein Zwang, aber es ist eine Hilfe. Es ist eine Glaubenshilfe und es stellt da, wo es Beziehung gestört hat, Beziehung wieder her. Weißt du, wenn deine Mutter tatsächlich heute noch sauer auf dich ist, weil du sie mit 1,5 Jahren an den Haaren gezogen hast, das ist das andere Beispiel. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Man kann davon ausgehen, dass deine Mutter dir das vergeben hat. Aber wenn es so wäre, dass diese Sünde noch zwischen dir und deiner Mutter tatsächlich stehen würde, dann würde ich sagen, ja, bekenne sie. So einfach, verstehst du? Wenn du deiner Mutter, was weiß ich, 5 Euro aus dem Geldbeutel geklaut hast, als du ein Kind warst und du merkst aber, das steht nicht mehr zwischen dir und deiner Mutter, weil sie hat dir vergeben und sie hat gesagt, okay, gut, er hat sich entwickelt, preis den Herrn, inzwischen stiehlt er nur noch 1 Euro oder was auch immer. Die Beziehung ist nicht gestört, dann musst du es auch nicht unbedingt bekennen. Weißt du, da machen wir manchmal Zwang drauf. Ich weiß, als ich zum Beispiel zum Glauben kam, das ist vielleicht nochmal als persönliches Zeugnis, da wurde es mir teilweise ein bisschen in einer zwanghaften Weise gelehrt. Und dann habe ich mir überlegt, wer könnte noch irgendwo, vielleicht in meinem Leben, noch irgendwo einen Grund haben, auf mich sauer zu sein. Irgendeine Tante, irgendein Lehrer in der Schule, irgendwas. Und dann habe ich teilweise zwanghafte Briefe an Leute geschrieben da am Anfang, wo ich heute denken würde, meine Güte, die müssen sich auch gedacht haben, das ist so ein komischer Vogel. Ja. Ja, das ist so religiöse Peinlichkeit, so im Nachhinein. Ja. Aber damals dachte ich, ich muss das unbedingt machen, weil es könnte sein, dass die noch irgendwas gegen mich. Und dann habe ich denen geschrieben, ich habe mich jetzt zu Jesus bekehrt und es tut mir leid, wenn ich die damals verletzt habe und was weiß ich was. Und ich habe nie irgendwas von denen gehört, die dachten wahrscheinlich nur, okay, gut. Die haben sich wahrscheinlich selber gar nicht mal an die Situation erinnert. Gell? Verstehst du? Da kannst du Lebensbereinigung zu einem Zwang treiben. Da wird es zu einem Zwang, der eher ein schlechtes Zeugnis dann ist in der Welt, als ein gutes Zeugnis. Ja? Aber wenn du jemanden triffst und du stellst fest, da ist immer noch was zwischen ihm und dir, und dann fällt dir ein, ja, das könnte sein, weil du damals das oder das gemacht hast, dann bekenne es ihm, dann entschuldige dich. Und dann wird sich die Beziehung wiederherstellen. Gott geht es immer um die Beziehung. Amen. Es geht ihm immer ums Herz. Ja, es geht ihm immer ums Herz. Und heute in dieser zweiten Stunde geht's um dieses Herz. Ich möchte heute beginnen, darüber zu sprechen. Das ist eine andere Lehreinheit wieder, aber sie passt zu dieser Einheit von der Valerie auch. Aber ich möchte die nächsten Stunden möchte dir sprechen über dieses Herz Gottes. Ich möchte dir darüber sprechen, wie Gott empfindet, was Gott bewegt, was Gottes Liebe ausmacht und dadurch in dir letztendlich aktivieren, was eigentlich schon in dir drin ist. Weißt du, wenn du wirklich die neue Schöpfung tief verstehst, dann stellst du nämlich fest, dass all das, was das Wort Gottes sagt und was manche Prediger predigen, dass sie sagen, ja, das sollten wir tun oder das sollten wir sein oder so sollten wir sein, all diese Dinge sind wir bereits durch Jesus Christus. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist es schon. Wenn du Jesus aufgenommen hast, das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, dann bist du deinem neuen Wesen nach, ich habe es gerade zitiert, Galater 2,20, dann bist du deinem neuen Wesen nach vollkommen eins mit Jesus Christus. Das heißt, du hast das gleiche Herz bekommen wie er. Hesekiel 36 heißt es, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist in unser Inneres einimplantiert bekommen. Ja? Die neue Geburt ist, man könnte es auch so sagen, die neue Geburt ist eine Herztransplantation. Unter anderem. Noch andere Sachen werden auch transplantiert, aber zum Beispiel das Blut und so weiter. Ja? Aber sehr stark eine Herztransplantation. Das heißt, du empfängst anstatt deines alten Herzens, empfängst du das Herz Gottes in dich hinein. Hat Gott ein Herz? Ja. Amen, ja. Die Bibel spricht davon. Allein, wo die Bibelstellen, die, wo allein wörtlich vorkommen, das Goldene Herz hat, sind, glaube ich, 23 Bibelstellen, ich habe es irgendwo notiert, 23 Bibelstellen, in denen Gott direkt in Bezug auf, oder wo direkt vom Herzen Gottes die Rede ist. Das heißt, Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und so wie wir ein Herz haben, nicht nur ein physisches Herz, sondern auch dieses Entscheidungszentrum, dieses Zentrum unserer Motive, dieses Zentrum unserer Beweggründe, das ist ja das Herz, also dieses Zentrum der Beweggründe, dieses Entscheidungszentrum, genauso wie wir das haben, genauso hat auch Gott ein solches Herz. Amen. Und du kannst in der Bibel nachlesen, Gott hat Gefühle. Ja, Gott hat die ganze Palette von Gefühlen, die wir auch kennen, ja. Nur sind seine Gefühle im Unterschied zu unseren Gefühlen nie seelisch motiviert. Also nie, ich sag mal, nie vom natürlichen Menschen motiviert, sondern seine Gefühle sind immer geistlich motiviert. Sie sind immer geistlicher Natur. Sie kommen immer aus seinem geistlichen Wesen, weil er ist Geist. Sie kommen immer aus seiner Natur, aus Gottes Natur hervor. Während menschliche Gefühle können von unterschiedlichen Ebenen her gespeist werden. Ja? Du kannst von deinem Fleisch gespeist werden in deinen Gefühlen. Ja? Von deinem Körper kannst du manipuliert werden in deinen Gefühlen, ja? Hormone zum Beispiel. Oh, ich sehe ganz genau, du bist meine Frau. Ich hab's erkannt. Ich sehe es ganz klar. Gott hat meine Hormone. Gott hat zu mir gesprochen. Kann mal vorkommen, ne? Halleluja. Halleluja. Aber Paulus betet in Epheser 3, Vers 19, er sagt, dass er dafür betet, dass wir erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, es ist ganz interessant, er sagt hier im Grunde genommen, die Liebe Gottes, die Liebe von Christus übersteigt unsere natürliche Erkenntnisfähigkeit, sie übersteigt menschliche Fähigkeit, etwas zu erkennen. Amen. Sie übersteigt es. Warum? Weil sie geistlicher Natur ist. Weil sie übernatürlich ist, weil sie eben göttlich ist. Sie übersteigt unsere natürliche Erkenntnisfähigkeit und trotzdem sind wir, wenn wir von neuem geboren sind, gleichzeitig dazu befähigt, diese Liebe tatsächlich in unserem Geist zu erkennen und aus unserem Geist heraus uns über unsere Seele und unseren Körper hinweg freizusetzen. Amen. Das heißt, ein Christ ist die einzige Spezies, ja, ein von neuem geborener Christ ist die einzige Spezies hier auf diesem Planeten Erde, der die Liebe Gottes tatsächlich erkennen und erleben, durch sich fließen lassen und ausdrücken kann. Amen. Und das Ziel jedes echten Christen sollte eigentlich sein, ein hundertprozentiges Abbild in seinem Wesen, in seinem Herzen, in seinen Motiven, in seinen Beweggründen, in seinen Zielen, ein hundertprozentiges Abbild des Herzens Gottes zu sein. Amen. Kannst du sehen? Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast das Herz Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist dazu gegeben, uns ständig dazu gegeben, um diese Liebe Gottes, Gottes Art von Liebe, Gottes Herz in uns, ich sag mal, anzufachen und uns bewusst zu machen, so dass es die Oberhand gewinnt über unseren äußeren Menschen. Amen. Dass die Erkenntnis übersteigende Erkenntnis sozusagen die Oberhand gewinnt über unseren natürlichen Menschen. Amen. Halleluja. Halleluja. Das heißt, im Ergebnis, könnte man so sagen, passt zwischen dich und Gott kein Blatt Papier mehr. Beziehungsweise nicht nur vom Ergebnis, man könnte so sagen, im Ergebnis passt kein Blatt Papier mehr zwischen dich und Gott, aber auch schon vom Anfang her, in der neuen Schöpfung. Was sozusagen zwischen dem Anfang als neue Schöpfung, wo du vollkommen eins gemacht worden bist mit Jesus Christus und der realen Manifestation dieser Einheit steht, ist einfach die Erneuerung des Sinnes. Das ist das, was Paulus in Römer 12 sagt. Dein Sinn, das heißt dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen, dein Herz, ja, wird erneuert vom Geist, von der geistlichen Ebene her, von deinem Geist her, so dass tatsächlich diese Einheit, die du eigentlich immer warst, nämlich diese Einheit mit Gott und dir, offenbar wird und manifest wird und um dich herum sichtbar wird. Halleluja. Wie viele von euch wollen das? Ja, wenn du es nicht wolltest, dann würde ich bezweifeln, dass du von neuem geboren bist. Weil jeder, der von neuem geboren ist, will das. Der hat gar nichts anderes, verstehst du? Und vielleicht, ich weise noch mal kurz darauf hin, ich habe es immer mal wieder erwähnt, aber an der Stelle auch noch mal. Letztendlich, es geht immer ja darum, dass deine geistliche Natur, darauf kommen wir immer wieder zurück, es geht ja immer um diese neue Schöpfung, die du schon bist. Und dass diese geistliche Natur, diese neue Schöpfung, die du bist, dass sie die Oberhand gewinnt über deine Seele und über deinen Körper. Darum geht es immer wieder, auch bei diesem Thema des Herzens Gottes. Es geht immer darum. Und deswegen noch mal kurz Rückgriff auf vor einigen Wochen, wo ich gesagt habe, wie gibst du deinem geistlichen Menschen die entsprechende Nahrung, sodass er die Oberhand gewinnen kann über alles andere? Antwort: durch das Wort Gottes, durch das Hören des Wortes Gottes, durch das Studieren des Wortes Gottes, durch das Meditieren des Wortes Gottes. Wenn du zum Beispiel zum Thema Liebe meditieren möchtest, Liebe Gottes, es gibt hinten am Infotisch gibt's ein Blatt mit Bibelstellen, wo vor allen Dingen zum Thema Liebe sind, aus dem Alten und Neuen Testament, vor allen Dingen Neuen Testament natürlich. Und da kannst du diese Bibelstellen gezielt nehmen, um darüber zu meditieren, wer du eigentlich immer warst und jetzt bist durch Jesus Christus. Amen. Und indem du darüber meditierst, zum Beispiel, Irme hat ja darüber gepredigt, auch 3 Stunden über Liebe, ja, und da hat sie zum Beispiel erwähnt, 1. Korinther 13, ja, die Liebe ist gütig, die Liebe ist sanftmütig, die Liebe lässt sich nicht erbittern, haben wir heute gehört. Indem du, da gibt es einen Extrazettel dafür, okay, also gibt es einen Extrazettel, indem du darüber meditierst, wenn du Online-Schüler bist übrigens, dann kannst du es dir zuschicken lassen per E-Mail, Astrid macht es, Halleluja. Vielen Dank. Aber das ist ein wesentliches Tool, das Wort Gottes, neben natürlich Lobpreis, Anbetung, Danksagung, Gebet und so weiter, ist die Meditation über diesen Realitäten deines neuen Seins, diesen Realitäten der neuen Schöpfung, eine wesentliche Hilfe, um deinen inneren Menschen, den neuen geistlichen Menschen hervorzubringen. Es gibt auch ein gutes Buch von Dr. Kenyon, E.W. Kenyon, das heißt Die Realitäten der neuen Schöpfung. Ja, das hat genau, das ist Pflichtlektüre für alle Glory Life Schüler. Wobei das ein Buch ist, das man eigentlich nicht so auf einmal durchlesen kann, sondern das muss man wirklich so meditieren, in Häppchenweise. Das kannst du dir für dein Leben kaufen und immer wieder neu darüber meditieren, weil dir einfach da ganz wesentliche Bereiche dieser neuen Schöpfung offenbar werden, beziehungsweise in dieser Meditation nimmst du es auf und wirst eins damit. Ja? Letztendlich ist es so, es ist ein Grundprinzip, das hat Jesus schon gesagt, der beste Schutz vor dem Falschen ist immer voll zu sein mit dem Richtigen. Amen. Das ist der beste Schutz vor dem Falschen. Ja, was hat Jesus gesagt, als er Dämonen ausgetrieben hat? Hat er gesagt, so, wenn die Dämonen ausgefahren sind, dann suchen sie nach einem Haus, wo sie wieder reinkommen können. Also es ist wichtig, dass dein Haus, nachdem Dämonen ausgefahren sind aus deiner Seele, dass dein Haus, sprich deine Seele, gefüllt ist mit dem Richtigen, sodass die Dämonen, die nach einem Platz suchen, bei deiner Seele vorbeikommen und sagen, oh, schon besetzt. Genau. Amen. Wie von euch wollen, dass Dämonen bei ihnen rumfliegen und sagen, oh, schon besetzt? Ja. Der beste Schutz vor dem Richtigen, vor dem Falschen ist, voll zu sein mit dem Richtigen. Das heißt auch, der beste Schutz davor, dass du in deinem Leben in Zielverfehlung lebst, also an dem Ziel Gottes für dein Leben vorbeilebst, der beste Schutz davor ist, beschäftigt zu sein, erfüllt zu sein mit den Zielen Gottes. Logischerweise. Amen. Das ist der beste Schutz. Der beste Schutz, in deinem Herzen auf Abwege zu kommen, in irgendeiner Form oder von irgendwelchen Geistern verführt zu werden, ist, einfach in deinem Herzen Gottes mit dem Herz, in deinem Herzen mit dem Herzen Gottes erfüllt zu sein. Mit den Zielen des Herzens Gottes, mit den Motiven des Herzens Gottes, mit dem, was Gott auf dem Herzen ist, erfüllt zu sein, dynamisch unterwegs zu sein, mit den Dingen, die Gott auf dem Herzen sind, ist der beste Schutz, irgendwo in die Irre zu gehen. So einfach ist es. Das kannst du übrigens auch gut sehen. Da gibt es ein gutes Beispiel in der Bibel bei David. Ja, David war ja wirklich ein Mann Gottes, aber einmal ist er richtig gefallen. Ja. Ihr kennt die Geschichte mit der Batseba und so. Ne? Und dann hat er noch den Mann von ihr dann mehr oder weniger umgebracht. Ja. Also relativ indirekt, direkt oder wie auch immer. Auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er nicht mehr gelebt hat. So. Und wenn du das mal nachliest, wie David da reingetappt ist, ist ganz interessant. Das steht in 2. Samuel 11, Vers 1 folgende, kannst du es nachlesen. Ist ganz interessant. David ist ja immer in den Krieg gezogen, weil er wusste, das ist seine Berufung. Er hat das Volk Gottes in den Krieg geführt gegen die Feinde Gottes und so weiter. Mit anderen Worten, er hat sich für die Ziele Gottes eingesetzt. Aber einmal, da hat er seine Heerführer losgeschickt, er hat seinen Joab und wen er noch alles hatte, hat gesagt, so, ihr zieht in den Krieg, ich bleib zu Hause in Jerusalem und mach mir eine schöne Zeit. Und dann heißt es, und er erging sich auf dem Dach seines Palastes. Er erging sich so. Ja, so. Schönes warmes Wetter. Und er dachte, ja, ich genieße das Leben. Ich bin der König. Da draußen hauen sich die Köpfe ein für mich. Und er erging sich auf seinem Dach. Ja. Und da kam die Verführung in Gestalt der Batseba. Und dann kennt er die Geschichte. Ja? Und dann ist er gefallen. Und er hat dann Buße getan, preist den Herrn. Er hat praktisch schon prophetisch in das Blut Jesu Christi hineingegriffen. Gott hat ihm vergeben. Halleluja. Aber es war eine heftige Sache. Da musste ein Mann dafür sterben. Batseba wurde schwanger von ihm und so weiter. Also es hatte alles Konsequenzen. Aber warum ist er da reingefallen? Weil er nicht in den Kampf gezogen war mit dem Volk Gottes. Weil er nicht mehr in seiner Bestimmung wirklich ging. Ich hatte mal, vor einigen Jahren hatte ich einen sehr, sehr klaren Traum, den habe ich auch in meinem Buch beschrieben, einen sehr, sehr klaren Traum, wo die Frau Weisheit im Traum zu mir sprach und mir erzählte von einem Mann Gottes, der gefallen war, nicht einen, den ich kenne oder so, es war auch nicht von dem Namen die Rede, sondern einfach nur jemand, der gefallen ist und mir dann den Finger in das Gesicht streckte am Ende dieses Traumes und dann bin ich aufgewacht, wirklich diesen Finger ins Gesicht streckte und sagte, es gibt drei Schlüssel, um nicht zu fallen. Demut, Glaube und gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Amen. Letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, hat Astrid eine Stunde über Demut gehalten. Sie hat, war sehr gut, wenn du es noch nicht gehört hast, hör's. Sie hat auch über Glaube schon gepredigt oder gelehrt hier in der Schule. Weil Demut und Glaube sind zwei wesentliche Schlüssel, um nicht zu fallen aus der Bestimmung Gottes. Aber der dritte Punkt, den sie mir gesagt hat, und den habe ich zuerst, den musste ich erst länger drüber nachdenken, um das wirklich zu realisieren, dass es wirklich so ist. Aber es ist tatsächlich so. Der dritte Punkt ist, gemäß dem vollen Potenzial Gottes für dein Leben zu leben. Mit anderen Worten, in deiner Bestimmung zu leben. Amen. In dem zu leben, wofür Gott dich bestimmt hat. Mit den Zielen Gottes, mit dem Herzen Gottes unterwegs zu sein und die Dinge Gottes zu tun, ist ein wesentlicher Schutz davor, auf Abwege zu kommen. Amen. Weißt du, ein wesentlicher Schutz für Gemeinden, sich mit den falschen Dingen zu beschäftigen, ist, sich einfach mit den richtigen Dingen zu beschäftigen. Ja. Zum Beispiel irgendwelche Streitereien, welche Farbe der Teppich hat oder wie man dies oder wie man jenes macht, ob man die Klos mehr so oder keine Ahnung, weißt du? Fruchtlose Diskussionen und so weiter. Du kannst es dir alles sparen, wenn wir alle zusammen ausgerichtet sind auf das, was tatsächlich Gott auf dem Herzen ist und damit beschäftigt sind, seinen Willen zu tun. Amen. Sprich, wenn wir eins sind mit seinem Herzen. Halleluja. Wenn wir eins sind mit dem, was Gott auf dem Herzen liegt, wenn wir uns auch mit dem, was Gott auf dem Herzen liegt, bewegen, verstehst du? Die Sache ist ja die, wenn du mit dem Herzen von etwas oder von einer Sache oder wenn du eine, sagen wir so, wenn du eine Sache auf dem Herzen hast, eine Sache dich bewegt, weißt du, da steckt ja schon drin, wenn dich das bewegt, innerlich bewegt, dann wird es dich auch äußerlich bewegen. Amen. Dann bewegt es dich äußerlich. Dann wirst du äußerlich bewegt, in diese Richtung zu gehen. Die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Sagen wir mal, nehmen wir mal an, jemand ist der absolute Fußballfan. Dann wird er bewegt davon, was im Fußball passiert. Ja, Tor zum Beispiel. So viel weiß ich auch vom Fußball. Amen. Und dann wirst du bewegt, verstehst du, das macht dann was mit dir. Jemand, der nicht von diesem Fußball bewegt ist, der kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Du sagst, boah, die Güte. Jemand hat mal gesagt, so ein Stück, so ein rundes, so ein Stück totes Schwein, ja, fliegt über den Platz. Und ja, aber es ist ja Schweineleder, ne? Okay. Fliegt über den Platz und Zehntausende oder ja im Fernseher Millionen von Menschen springen auf, sind begeistert, was weiß ich, beißen sich die Nägel ab oder sonst irgendwas, ja. Sind extrem bewegt, ja, über das, was da passiert. Die Nachrichten sind voll. Ich habe mal einen Kommentator im Fußball, das fand ich ganz interessant, das war der bekannte Günter Netzer, der war ja besonders eifrig immer. Und der hat dann mal gesagt, ja, also der Fußball, das ist nicht einfach so eine Sache, über die man so leichtfertig da daherreden kann. Das ist eine ernsthafte Sache. Da dachte ich, ach so, sehr interessant. Ja, je nachdem, was dich halt bewegt, gell, was dir halt so wichtig ist. Offensichtlich ist im Fußball so extrem wichtig, dass er sagt, da kann man nicht einfach Witze machen über Fußball. Ne? Es geht, oder einfach so locker daherreden, einfach so irgendwie. Da muss schon fachmännisch, muss man da schon reden. Ne? Da muss schon Ahnung haben. Gell? Das geht ja nicht so einfach. Gell? Ehrlich gesagt, Irina und ich, wir haben uns manchmal nur die Interviews mit Günter Netzer angeschaut, weil wir es einfach so witzig fanden, wie der so ernsthaft geredet hat. Wir haben es nicht verstanden, was er gesagt hat, aber aber wie er es gesagt hat. Sehr interessant. Also je nachdem, wovon jemand bewegt wird, wird er auch getrieben davon. Deswegen sagt Paulus, er sagt, 2. Korinther 5, 14, er sagt, die Liebe Christi drängt uns oder treibt uns oder überwältigt uns. Verstehst du, wir werden nicht getrieben vom Fußball, sondern wir werden getrieben als Christen, ja, sondern wir werden getrieben von der Liebe Christi. Amen. Wir werden mit anderen Worten getrieben vom Herzen Gottes. Wir werden nicht getrieben von dem, wovon die Welt getrieben wird, sondern wir werden getrieben von dem, wovon Gott getrieben wird. Wir sind davon getrieben, sein Herz tiefer zu erkennen und wir sind davon getrieben, gemäß seinem Herzen zu handeln. Und wenn etwas passiert, gemäß seinem Herzen, dann ist es für uns mindestens so stark, wie wenn im Fußball deine Lieblingsmannschaft ein Tor schießt. Amen? Weil wenn du Fußballfan bist, dann bist du getrieben davon, dass deine Mannschaft ein Tor schießt. Das ist ja das große Ziel bei der Sache. So viel habe ich, wie gesagt, verstanden. Ich kenne nicht alle Detailregeln vom Fußball, frag mich da nicht, aber so viel habe ich verstanden. Es geht darum, dass man ein Tor schießt. Und das Größte ist, wenn deine Mannschaft ein Tor schießt. Amen. Davon sind Fußballfans getrieben. Genauso sollten wir getrieben sein, wenn zum Beispiel Gottes Herz dafür schlägt, da werde ich heute beginnen, wenn Gottes Herz dafür schlägt, dass die verlorenen Menschen errettet werden, weißt du, dann sollten wir mindestens so begeistert sein, wenn ein Sünder umkehrt, zur Buße kommt und Jesus annimmt, dann sollten wir mindestens so begeistert sein, wie wenn der VfB ein Tor schießt. Amen. Ist ja so. Halleluja, weil das bewegt uns. Ja, letztes Wochenende war ich wieder extrem bewegt in Augsburg, ja, wie Gott mächtig gewirkt hat. Ja. Allein am Samstagabend im Wundergottesdienst, ich weiß nicht wie viel, ich war total überrascht. Ich habe gesagt, bitte kommt nur nach vorne beim Bekehrungsaufruf, wenn ihr wirklich jetzt diese Entscheidung für Jesus treffen wollt und nicht einfach nur, weil er die Hand aufgelegt bekommen wollt, weil sich so viele gemeldet haben. Es waren bestimmt 30 Leute oder so, die sich bekehrt haben. Aber weißt du, das Herz Gottes ist bewegt davon. Amen. Ich hatte kaum Stimme am Wochenende, konnte fast nicht reden und trotzdem hat Gott so mächtig gewirkt. Halleluja. Das bewegt auch mein Herz, ihr Augsburger. Ihr hört, meine Stimme ist schon wieder. Halleluja. Preist den Herrn. Gott schenkt Gnade. Aber weißt du, wenn wir bewegt sind vom Herzen Gottes, dann wird uns zum Beispiel auch nicht einfallen zu sagen, oh, jetzt ist meine Stimme ein bisschen schwächer, jetzt lassen wir einen Bekehrungsaufruf weg oder jetzt predigen wir gar nicht oder machen wir dies nicht. Wenn ich da weiß, wenn ich jetzt predige, werden Menschen ihr Leben Jesus geben, Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit und das ist das Herz Gottes und ich bin bewegt vom Herzen Gottes, verstehst du? Dann werde ich ja nicht sagen, heute habe ich keine Lust oder oh, ich habe was anderes vor, oh, der VfB spielt. Nur als Beispiel. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Fußball, überhaupt nicht. Ne? Es bewegt mich nur nicht so, wie mich die Dinge Gottes bewegen. Und das, glaube ich, ist auch gut so. Amen. Weil es steht in Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt mich und nicht mehr lebe ich, sondern der Fußball lebt mich. Oder was auch immer, du kannst alles da einsetzen. Verstehst du? Halleluja. Also, Gott möchte, dass unser Herz wieder seine ursprüngliche Bestimmung einnimmt. Gott möchte, dass wir, jeder von uns, mit dem Herzen zurückkommt in seine ursprüngliche Bestimmung. Und es heißt, vom Herzen Gottes bewegt zu sein. Weil deine Bestimmung ist es, vom Herzen Gottes bewegt zu sein. Was auch immer du dir überlegen magst, was dir, weißt du, manchmal überlegen sich auch Christen, sagen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was ist meine Berufung? Wozu bin ich gemacht? Wozu bin ich hier auf der Erde? Ich hatte auch mal so eine Phase, als ich schon Pastor war, wo ich ein bisschen durcheinander war und, also nicht jetzt mental, aber geistlich und einfach nach dem Weg gesucht habe. Und ich habe gesagt, Herr, was ist jetzt meine Berufung? Wofür bin ich da? Und Gott hat einfach zu mir gesagt, dann schau doch ins Wort. Da findest du doch. Was steht da geschrieben? Und das Erste, wo er mich hingeführt hat, war Lukas 4,18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Jahr der Gunst Gottes. Amen. Und dann hat er mich weitergeführt und hat gesagt, schau mal, worüber war ich denn bewegt? Matthäus 9, 36, als Jesus aber die Volksmengen sah, war er innerlich bewegt über sie. Warum? Weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten. Und er sagte, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter ins Erntefeld schickt. Das heißt, wir sehen ja ganz klar, wofür das Herz Gottes schlägt. Wir können ja, wenn wir die Bibel lesen, weißt du, du musst nie wieder überlegen, was ist eigentlich meine Berufung. Matthäus 10, 7 sagt Jesus so klar, hey, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Amen. Ist ja nicht sehr missverständlich, oder? Also wofür das Herz Gottes schlägt, ist uns im Wort Gottes geoffenbart, das will ich dir damit sagen. Deine Berufung steht bereits geschrieben. Genauso wie Jesus gesagt hat, in der Buchrolle ist schon von mir geschrieben. Ja, damit hat das Alte Testament gemeint, da gab es das Neue noch nicht. Genauso kannst du sagen, in der Buchrolle, es ist jetzt keine Rolle mehr, es ist ein Buch, ja, und da insbesondere im Neuen Testament ist schon von dir geschrieben. Da ist von deinem Leben als Sohn der Herrlichkeit geschrieben. Wenn du die Evangelien liest, wenn du dir Jesus anschaust, dann ist da von dir geschrieben. Wenn du dir anschaust, wofür das Herz Gottes schlägt, und damit wollen wir jetzt gleich beginnen, dann ist da von dir geschrieben, verstehst du? Dann ist nicht einfach nur von Gott geschrieben, okay, das ist also Gott wichtig und das ist mir wichtig. Ja, also okay, Gott, dir ist also das wichtig, dann machen wir einen Deal. Sagen wir, gut, ich so immer so feiertags beschäftige ich mich auch mit dem, was dir wichtig ist und ansonsten sorgst du dafür, dass in all dem, was mir wichtig ist, dass es mir gut geht. Verstehst du, das ist nicht der Deal. Weißt du, wenn es in Matthäus 6, 33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen, dann heißt es nicht, okay, einen Tag die Woche beschäftige ich mich mit dem, was Gott wichtig ist und die anderen Tage fällt mir alles zu, was mir wichtig ist. Sondern der Deal ist, hey, mein altes Leben, sprich meine alten Wünsche, meine alten Sehnsüchte, meine alten Beweggründe sind mit Christus gekreuzigt. Das heißt, die gibt's nicht mehr, die sind gestorben, sag mal gestorben. Die sind toter als tot, die leben nicht mehr. Und was jetzt noch lebt, ist Christus in mir, das Herz Gottes in mir, das lebt mich. Und das gewinnt immer mehr Gestalt, weißt du, 100%. Nicht nur feiertags, nicht nur sonntags, auch nicht nur zweimal die Woche, wenn du hier in der Gemeinde bist. Sondern was Gott will, ist, dass du 100%, 24 Stunden rund um die Uhr getrieben bist, gelebt bist, geleitet bist von dem, was ihm auf dem Herzen ist. Sei das in deinen Gebeten, sei das in deinem Sprechen, sei das in den Dingen, die Entscheidungen, die du triffst, sei das in den Orten, an die du gehst, sei das in den Gesprächen, die du führst, was auch immer. Er möchte, dass du zu 100% von seinem Herzen bewegt bist. Amen. Halleluja. Weniger? Mit weniger macht er es nicht. Halleluja. Ja, manche sagen ja, dann hab ich dann gar kein eigenes Leben mehr? Die Antwort ist nö. Ja, aber. Ja, Matthäus 6, 33, das, was du wirklich brauchst, auch sonst. Und weißt du, das heißt ja nicht, dass Gott dir nichts Schönes gibt. Verstehst du, dass er dir einen schönen Urlaub gibt oder dass er dir dies oder jenes schenkt? Verstehst du, das schenkt er dir. Amen. Aber in dem Moment, wo du beginnst, dem nachzulaufen, wo du beginnst, dein Leben, so dein kleines Leben dir zu bauen, verstehst du, deine Sicherheiten, deine Dinge da in den Mittelpunkt zu stellen, in dem Moment macht er gar nichts mehr. So einfach ist es. Ja, weil es gibt kein eigenes Leben mehr. Halleluja. Es macht es extrem einfach, verstehst du? Also deswegen hast du auch keine Sorgen mehr als Christ, wirklich. Ja, weil wenn du nicht mehr lebst, wenn es gar nicht mehr um dich geht, wofür willst du noch Sorgen machen? Das ist ja Gott verantwortlich. Weißt du, wenn er dich lebt, ist er auch verantwortlich dafür, sich um alles zu kümmern, was dir vielleicht in deiner Seele Sorgen machen könnte oder würde. Amen. Sag mal, es würde, aber es macht nicht mehr. Amen. Verstehst du? Immer weniger. Je mehr du, das ist auch das Prinzip, je mehr du gefüllt bist mit den Motiven, den Gedanken, den Beweggründen, den Sehnsüchten Gottes, umso weniger kannst du noch mit Sorgen, Gedanken, Problemen, die dich beschäftigen, überhaupt noch gefüllt sein. Das geht ja nicht. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Sag mal, preis den Herrn. Also schauen wir uns kurz. Vielleicht noch kurz für ein paar Minuten schauen wir uns einen ersten Aspekt des Herzens Gottes, schauen wir es uns einfach mal an. Ich glaube, das ist im Wesen, oder was heißt, ich sehe das einfach mal so, oder ich stelle es einfach mal so dar, das ist jetzt nicht zwangsweise so, aber ich teile es einfach auf, das Herz Gottes, in drei Gruppen von Menschen, auf die sich das Herz Gottes bezieht. Und mit diesen drei Gruppen von Menschen sind letztendlich alle Menschen abgedeckt, die es überhaupt gibt. Ja? Die erste Gruppe von Menschen, nein, es sind nicht die Brillenträger. Verstehst du, nicht irgend so eine Kategorie. Es sind nicht die Blonden oder die Gescheckten oder sonst irgendwas. Nein, sondern es gibt eigentlich, im Wesentlichen gibt es drei Kategorien geistlich gesehen. Und das ist tatsächlich auch so. Es gibt geistlich gesehen drei Kategorien von Menschen, die über diese Erde gehen. Und die erste Kategorie von Menschen ist die Kategorie der Menschen, die noch auf dem Weg in die Verlorenheit sind. Also die Menschen, die noch nicht errettet sind, die noch nicht das Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen haben, die noch nicht von neuem geboren sind, ist die erste Kategorie von Menschen, die geistlich über diese Erde geht. Zu dieser Kategorie haben wir alle gehört. Amen. Bevor wir zu Jesus kamen. Als wir zu Jesus kamen und von neuem geboren wurden, sind wir Teil geworden der zweiten Kategorie von Menschen, die es geistlich gesehen auf dieser Erde gibt. Und das sind die Söhne Gottes, sprich die Gemeinde Jesu Christi. Der Leib Christi, das ist die zweite Kategorie, geistlich gesprochen, von Menschen, die es auf dieser Erde gibt. Also es gibt Menschen, die gehören nicht dazu, und es gibt Menschen, die gehören dazu, zur Gemeinde Jesu, geistlich gesprochen. Gott weiß es genau, wer, wo, was. Wir wissen es nicht immer genau. Wir können es nicht immer sagen. Ich kann ja nicht immer genau sagen, ja, ist der jetzt da gestorben, ist der definitiv in den Himmel gegangen oder ist er nicht in den Himmel gegangen? Gott weiß es. Amen. Aber es gibt diese zwei Kategorien. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Menschen, die haben eine gewisse Sonderstellung. Und das ist das Volk Israel. Amen. Das ist das Volk Israel. Die haben eine Sonderstellung, weil sie einerseits das auserwählte Volk Gottes schon sind, nach dem Fleisch, vom alten Bund her schon, andererseits aber noch zum großen Teil noch nicht von neuem geboren sind. Deswegen haben sie eine Sonderstellung. Ja. Und für alle diese drei, und ich werde auf alle diese drei Kategorien von Menschen eingehen in dieser Lehrserie, alle diese drei Kategorien von Menschen hat Gott in besonderer Weise auf dem Herzen. Und du wirst keinen Menschen auf dieser ganzen Erde finden, der nicht zu einer dieser drei Kategorien gehört. Der Joshua Mills hat mal gesagt, ich glaube, das hat er von der Frances Hunter, die hat es, glaube ich, als erstes aufgebracht. Die hat immer gesagt, wenn ich zum Beispiel im Restaurant esse und da kommt eine Kellnerin auf mich zu, dann sage ich, es gibt nur zwei Kategorien von Kellnerinnen, mit denen ich zu tun habe. Entweder solche, die schon von neuem geboren sind, oder solche, die im Begriff sind, es zu werden. Zu welcher Kategorie gehören Sie? Und wenn Sie dann nicht von neuem geboren sind, sagen Sie, okay, dann gehöre ich wahrscheinlich zu der, die jetzt von neuem geboren wird. Dann sagt sie, ja genau. Und dann sagt sie so, und folgendermaßen funktioniert es. Ja. Also Joshua hatte zum Beispiel erzählt, dass er auf diese Weise schon viele Bekehrungen erlebt hat, ja? Indem er einfach gesagt hat, hey, einmal hat er, glaube ich, zu Leuten gesagt, es gibt nur zwei Kategorien von Menschen, die mit mir im Aufzug fahren, entweder solche, die schon errettet sind oder solche, die im Begriff sind, es zu werden. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, wurde sein ganzer Körper mit Goldstaub bedeckt. Das war natürlich ein starkes Zeichen für die Leute. Und die haben sich dann bekehrt. Preist den Herrn. Weil es gibt nur, weißt du, es gibt nur diese zwei Kategorien von Menschen und dann gibt es diese Sonderkategorie Volk Israel. Amen. Es gibt nur. Es gibt nichts anderes. Verstehst du? Egal, du kannst sagen, ist jemand Buddhist, ist jemand Moslem, ist jemand Atheist, ist was er immer er ist. Er ist entweder von neuem geboren oder nicht von neuem geboren. Er gehört entweder zum Volk Israel oder er gehört nicht zum Volk Israel. Es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Amen. Das heißt, wenn Gott diese drei Kategorien von Menschen auf dem Herzen hat, hat er damit die ganze Menschheit auf dem Herzen. Halleluja. Und ich glaube, wir fangen das nächste Mal wahrscheinlich dann richtig, steigen wir richtig ein, mit dem Herz Gottes dann für die Verlorenen, also für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil Gottes Herz wird bewegt. Ich habe es vorher schon gesagt, auch habe ich es jetzt wieder in Augsburg gesehen. Weißt du, das hält uns auf der richtigen Spur zu sehen, worauf kommt es Gott eigentlich an. Amen. Weißt du, es sollte tatsächlich so sein, ich habe vorher das Beispiel gebracht, deswegen führe ich das an dem Punkt zu Ende. Weißt du, wenn bei uns sonntags Menschen nach vorne kommen beim Bekehrungsaufruf oder wenn ein Bekehrungsaufruf gemacht wird, gefragt wird, wer ist hier im Raum, weißt du, dann sollten wir als diejenigen, die schon von neuem geboren sind, nicht irgendwie gleichgültig dastehen oder gar denken, ach, das ist jetzt nicht für mich, jetzt macht er wieder seinen Bekehrungsaufruf, ach, jetzt kann ich mal kurz aufs Klo gehen oder mich mal mit dem unterhalten oder so irgendwas, weißt du, das zeigt nur, dass du das Herz Gottes nicht verinnerlicht hast, weil was eigentlich sein sollte, ist, dass in dem Moment, wo ein Bekehrungsaufruf gemacht wird, das sollte alles in dir sagen, ja, jetzt geht es darum, dass Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis rausgerettet werden, rausgerissen werden, dass sie von der Hölle rausgeholt werden und in den Machtbereich des Lichtes kommen. Und wenn sie dann nach vorne kommen, weißt du, dann sollte ein Jubel sein, dann sollte eine Begeisterung sein. Da sind wieder Menschen, die errettet werden. Weißt du, da ist Freude im Himmel, heißt es Lukas 15,7. Freude im Himmel über einen einzigen. Weißt du, der ganze Himmel jaucht, jubelt, da wird es ins Buch des Lebens, wird eingetragen. Wow, der ist jetzt ins Buch des Lebens gekommen, der ist jetzt errettet, wird eingetragen. Die Engel machen ein Fest für den dort oben im Himmel. Und dann sind manche Christen hier auf der Erde und die sind so ja, jetzt kommen halt wieder ein paar nach vorne. Na, wie viel sind es denn diesmal? Schön, verstehst? Weißt du, Gott will unser Herz sensibel machen für das, was ihn bewegt. Weißt du, sein Herz wird bewegt, er ist nicht gefühllos. Amen. Sondern er streckt sich aus. Weißt du, manchmal hilft dir tatsächlich auch eine Offenbarung der Hölle, hilft dir manchmal wirklich ein Herz zu bekommen für Menschen, die in diese Richtung unterwegs sind. Als ich jetzt im Urlaub war, hatte ich eine Vision und da habe ich reingeschaut in eine Herzkammer Gottes und ich dachte zuerst, ja, da sehe ich jetzt irgendwie, wofür Gottes Herz so schlägt. Und tatsächlich habe ich es auch gesehen, nur etwas überraschenderweise etwas anders, als ich mir gedacht habe, weil das, was ich zuerst gesehen habe, war, dass ich in dieser Herzkammer wie so einen Raum gesehen habe, der wie so eine Folterkammer war. Und in diesem Raum wurden Menschen wirklich auf übelste Weise, also mir ist richtig furchtbar, gefoltert und die Haut abgezogen und was ist immer und aufgehängt und so. Also ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ne? Und in dem Moment wusste ich, was ich da sehe, ist ja ein Blick in die Hölle. Das ist ein Blick in die Hölle. Ich habe einen Blick hineingetan in das, was Menschen in der Hölle widerfährt. Und das aber im Herzen Gottes, verstehst du? Das ist interessant. Das heißt, offensichtlich gibt es im Herzen Gottes einen Schmerz, eine Last, eine Sehnsucht, ja, mehr als eine Sehnsucht, wirklich einen Schmerz dafür, für diese Menschen, die, wenn sie in die Hölle gehen, eines Tages tatsächlich ewige Folterung erleben werden. Das ist eine Realität. Ich meine, Jesus spricht ja hunderte Male davon. Ich meine, Leute, die dir erzählen, dass die Hölle keine Realität ist, dann kannst du die ganze Bibel auf den Müll schmeißen. Ob dir das gefällt oder nicht, aber das ist die Realität. Verstehst du? Gott hat die Hölle nicht geschaffen für die Menschen, sondern Gott hat eigentlich die Hölle geschaffen für den Teufel und seine Dämonen. Und er möchte nicht, dass auch nur ein einziger Mensch dorthin kommt. Amen. Und mir wurde in dem Moment, wo ich das gesehen habe, wie diese Menschen da gefoltert werden, in dieser Hölle, wirklich in dieser Folterkammer, da wurde mir gleichzeitig im nächsten Moment gezeigt, wie Gott kam hat er den einen, der hing so an so einem Seil da irgendwie, also zum Foltern halt irgendwie hing der da, und der wurde dann losgeschnitten und wurde losgemacht und die anderen wurden befreit und so weiter. Und da habe ich gesehen, ja, es ist das Herz Gottes, diese Menschen zu befreien. Amen. Es ist tatsächlich, da ist eine Dringlichkeit, verstehst du? Da ist ein Schmerz, da ist eine Realität, verstehst du? Es ist Gott nicht egal, wo deine Familienangehörigen hingehen. Es ist Gott nicht egal, auf welchem Weg irgendjemand um dich herum ist. Und es gibt nur einen Weg zur Erlösung und der ist Jesus Christus. Es gibt nicht viele Wege. Es gibt nicht, ja, das ist halt auch ein guter Mensch und der meint es halt auch gut und so weiter. Das gibt's nicht, sondern Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Beispiel von Valerie vorher mit der Vergebung, wo Jesus ja sagt, hey, der Knecht, der seinem Mitknecht nicht vergeben hat, ja, die Folterknechte kamen, das ist ja ein Bild für die Hölle. Jesus hat immer wieder von diesem Bild gesprochen. Einmal sagt er, heulen und Zähne klappern, dann sagt er, die Folterknechte und so weiter. Das sind alles verschiedene Bilder für das, was in der Hölle tatsächlich passiert. Verstehst du? Und das ist eine ernste Realität. Verstehst du? Menschen treffen jeden Tag Entscheidungen, die sie entweder dem Himmel oder der Hölle ein Stück näher bringen. Jeder Mensch. Und jeder Mensch, der noch keine Grundentscheidung für die Nachfolge Jesu Christi getroffen hat, ist von vornherein auf dem Weg in Richtung Hölle. Und wir sind diejenigen, die zumindest diese Grundentscheidung schon mal getroffen haben. Und es heißt nicht, dass wir nicht immer noch weitere Entscheidungen treffen müssen für den Himmel, ja, auf diesem Weg der Nachfolge. Es gibt immer wieder Entscheidungen zu treffen auf diesem Weg. Es ist nicht so, dass du einmal eine Entscheidung triffst für Jesus und dann hast du für immer einfach die Entscheidung getroffen und du musst dich nie wieder entscheiden, sondern jetzt sitzt du, was weiß ich, im Rettungsboot und das war's dann und jetzt wirst du halt da Richtung Himmel geschippert. Sondern du trittst ein durch eine Entscheidung in die Nachfolge, aber um in der Nachfolge zu bleiben, bist du herausgefordert, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ja? Aber du hast zumindest diese Grundentscheidung getroffen. Das heißt, du weißt, dass du erlöst bist, du weißt, dass das Blut Jesu für dich vergossen ist, du weißt, dass du eine neue Schöpfung bist durch Jesus Christus, du weißt, dass das Herz Gottes jetzt in dein Herz hineingekommen ist und dass du eins bist mit Gott, wenn du jedenfalls diese Lehre gehört hast, jetzt weißt du es, ja, spätestens, weil selbst das wissen manche Christen nicht wirklich, dass sie eigentlich eins gemacht sind mit Gott durch Jesus. Manche denken, okay, sie haben nur einfach irgendwie eine Lebensversicherung empfangen für Freifahrtschein in den Himmel oder sowas, sondern nein, du hast viel mehr empfangen, du hast eine neue Identität empfangen, du hast ein völlig neues Leben empfangen, du bist eine völlig neue Person. Weißt du, der Georg, den es gab, bevor er Jesus angenommen hat, den gibt es nicht mehr. Den kenne ich überhaupt gar nicht. Weißt du, deswegen ist für mich manchmal so witzig, wenn ich manchmal gehe ich mal zu Klassentreffen oder so, ganz selten kann ich, jetzt wäre zum Beispiel am Samstag, wäre wieder eins, 30 Jahre Abitur oder was, kann ich aber nicht hingehen, weil ich habe was Wichtigeres zu tun. In Nürnberg sind wir am Samstag. Nee, sonst wäre ich schon hingegangen. Weißt du, dann gehe ich manchmal zu so Klassentreffen und dann treffe ich Leute, die mich kennen, wie ich war, bevor ich von neuem geboren wurde. Und das finde ich immer eine sehr spannende Sache. Weil da merkst du irgendwie, das ist richtig schwierig zu navigieren irgendwie, weil die haben irgendwie ein Bild von dir im Kopf, das kennst du gar nicht mehr. Das kennst du gar nicht. Und du kannst es auch gar nicht... Du kannst auch gar nicht mehr dahin zurück irgendwie, verstehst du? Das geht irgendwie gar nicht, das hat mit dir gar nichts zu tun. Das ist interessant, ne? Das ist wie wenn du denkst, irgendwie, wie wenn neben dir noch einer laufen würde, der irgendwie behauptet, er wäre du, aber er ist es eigentlich gar nicht. Und die reden immer mit dem. Ja, weil du bist in Christus eine völlig neue Schöpfung geworden. Den alten Menschen gibt's nicht mehr. Das heißt, du hast diese Erlösung empfangen. Du hast diesen liebenden Vater kennengelernt. Du hast dieses neue Leben. Und weißt du, jetzt hat Gott dir sein Herz gegeben, um sich auszustrecken durch dein Herz hindurch nach den Menschen, die diese Erlösung noch nicht erlebt haben. Weißt du, und es ist vollkommen egal, ob du von deiner Berufung her jetzt ein Evangelist bist oder ein Beter bist oder ein Lobpreiser oder was auch immer oder Prophet oder sonst irgendetwas. Weißt du, dieses wesentliche Herzensanliegen Gottes sollte jeden Sohn Gottes treiben. Und es ist auch ein Schutz davor, dich auf irgendwelche Abwege einzulassen. Also es gibt manchmal zu viele, manchmal denke ich, wow, es gibt zu viele Sachen, selbst im Leib Christi, womit sich Christen teilweise beschäftigen, irgendwelche Endzeitlehren und wie das wird und das Zeichen des Tieres und was weiß ich und all diese, und das scheint manche Christen so wahnsinnig zu interessieren. Das siehst dann, wenn du im YouTube siehst, wie viele Klicks teilweise solche Videos haben, die irgendwas dazu sagen, irgendwie solche spektakulären Geschichten über, was weiß ich, das Zeichen des Tieres oder das Mahlzeichen der Jungfrau oder was auch immer, keine Ahnung, was alles gibt. Ja, nee, das ist, war jetzt Quatsch natürlich, aber ich will es nur zeigen, verstehst du? Da gibt es so viele Themen, mit denen du dich befassen könntest, die aber eigentlich wirklich nur peripher von Bedeutung sind, weil sie für das eigentliche Herz Gottes nur eine geringe Bedeutung haben. Wenn wir als Leib Christi uns wieder zurückführen lassen zu dem, was wirklich eigentlich das Herz Gottes bewegt, dann würden viele, viele Themen mehr oder weniger entweder ganz wegfallen oder in den Hintergrund kommen und damit aber den eigentlichen Platz kriegen, den sie eigentlich vom Wort Gottes her haben sollten. Weil das, was Gott für Gott zentral ist, verstehst du, das sollte für uns zentral sein. Jesus hat gesagt, Matthäus 28, geht hin in alle Nationen und macht alle Nationen zu Jüngern. Er hat nicht gesagt, geht hin in alle Nationen und belehrt sie über die Endzeit. Oder über das Tier. Oder über was er immer ist. Ist, was weiß ich, Wladimir Putin der Antichrist oder sonst irgendwas, verstehst du? Verstehst? Ja. Es ist müßig im Endeffekt, wenn du gleichzeitig dir bewusst machst, dass es da Millionen von Menschen gibt, dass allein in Deutschland wahrscheinlich 98% der Bevölkerung noch nicht eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, noch nicht von Neuem geboren sind. Das ist doch müßig, sich zu überlegen, ob jetzt Wladimir Putin oder Erdogan oder Trump oder sonst irgendjemand der Antichrist ist. Das ist ja müßig, verstehst du? Wenn da 98% Menschen in die Hölle gehen. Verstehst du, das richtet deine Prioritäten zurecht. Ist ja müßig, irgendwelche Lehrstreitigkeiten unter Christen. Ist jetzt dieser Bibelvers so zu verstehen oder auch so zu verstehen? 1. Johannes 1, Vers 9. Sollen wir jetzt unsere Sünden bekennen oder ist es gar nicht mehr für Christen oder ist es nur für Christen oder was auch immer. Diese Streitereien sind doch sowas von müßig, wenn du erkennst, wofür eigentlich das Herz Gottes schlägt. Also deswegen, ich will dir heute zum Anfang einfach dieser Lehrserie wirklich ein Bewusstsein geben. Das Herz Gottes richtet dich aus auf das, was wirklich wichtig ist. Gott will, dass wir bewegt werden von dem, was wirklich wichtig ist. Weil danach wird er uns eines Tages im Himmel fragen. Weißt du, er wird dich nicht eines Tages im Himmel fragen, hattest du die richtige Lehre über das Zeichen des Tieres? Oder wusstest du auch, hast du richtig den Antichristen vorhergesagt? Oder sonst irgendwas? Oder verstehst? Sondern alles, was er wissen will, ist, hey, hast du geliebt, so wie ich liebe? Warst du mit meinem Herzen hier auf dieser Welt unterwegs? Ging es dir um das, was mir wichtig ist, oder ging es dir nur um dein kleines eigenes Leben, dein Vorgarten, dein Häuschen, dein Autochen, dein was weiß ich was, dein Kindlein in der Wiege oder was auch immer, verstehst du? Und ich sage damit nicht, dass Kinder nicht wichtig sind oder dass deine Familie nicht wichtig ist, sage ich damit nicht, verstehst du? Aber weißt du, wir haben manchmal so ein Gartenzaun-Denken. Und dabei ist das Herz Gottes riesengroß und sehnt sich danach, diese Masse von unerretteten Menschen zu erreichen. Selbst wenn du es weltweit betrachtest, sind vielleicht gerade mal 10% der Weltbevölkerung zum jetzigen Zeitpunkt von Neuem geboren. Das heißt, 90%, ich meine, sind immer noch auf dem Weg in die Hölle. Also das muss uns ja bewegen, verstehst du? Und dann müssen wir sagen, wow, super, hey, wenn wir teilhaben können, weißt du, wenn Gott uns nach Augsburg schickt, wenn er uns nach Nürnberg schickt, wenn er uns hier nach Stuttgart schickt, da, wo auch immer er uns hinschickt, und da werden Menschen von Neuem geboren, da werden Menschen errettet, dann müssen wir sagen, wow, danke Jesus, das ist das, was unser Herz bewegt, weil es dein Herz bewegt. Halleluja. Halleluja. Dann komm, stehen wir mal auf zusammen. Halleluja, ich möchte einfach für uns alle beten, ich möchte auch für die beten, die am Video sind, und ich möchte wirklich beten um wirklich eine Zuteilung von dieser Sehnsucht des Herzens Gottes, von diesem Bewegtwerden vom Herzen Gottes. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns bewegt werden lässt, Herr, von dem, wovon du bewegt wirst, Herr. Danke, Herr, dass du nicht ein gefühlskalter, gleichgültiger Gott bist, Herr, sondern dass du Dinge auf deinem Herzen hast, die nicht nur einfach irgendwie auf deinem Herzen sind, sondern die dich wirklich bewegen. Dingen, die dich drängen, die dich verzehren, Herr, die dir auch Schmerzen zufügen, Herr, oder die dich schmerzhaft empfinden lassen, dass manche Dinge noch nicht so sind, wie du sie haben möchtest, Herr. Und Herr, wir bitten dich einfach durch die Kraft des Heiligen Geistes, führ uns hinein, tiefer noch als je zuvor in diese Einheit mit deinem Herzen. Heiliger Geist, entfache dieses Herz Gottes in unserem Herzen ganz neu, in dem Namen von Jesus, wo es überlagert worden ist durch Dinge, überlagert durch Gedanken, überlagert durch irgendwelche Zweifel, überlagert durch irgendwelche Umstände, Sorgen, Gedanken, was auch immer, Fragen hier, Fragen dort und so weiter. Herr, es geht ja nur, letztendlich geht es nur um eines, nämlich, dass wir bewegt werden von dem, wovon du bewegt wirst, Herr. Und Herr, das wollen wir und danach strecken wir uns aus, Herr. Herr, Halleluja, streck dich einfach mal aus, ganz bewusst. Sag einfach mal ganz bewusst, Herr Jesus, ich möchte in allem bewegt werden, wovon du bewegt wirst. Ich möchte in allem begeistert sein, worüber du begeistert bist. Ich möchte getrieben sein von deiner Sehnsucht, von deinem Herzen. Heiliger Geist, komm heute Abend, zünde mich neu an mit deinem Herzen für die verlorene Welt, mit deinem Herzen für die Menschen, die noch in die Hölle gehen. Zünde mich an mit dieser heiligen Entschiedenheit, mit dieser heiligen Sehnsucht, im Gebet oder im Gespräch, diese Menschen rauszuholen aus dem Machtbereich der Finsternis und hereinzuholen in den Machtbereich des Lichtes. Herr, ich möchte eines Tages zu dir in den Himmel kommen und dort sehen, wie viele Menschen durch mich hier auf dieser Erde dieses ewige Leben empfangen haben. Ich möchte sehen, dass die Frucht deiner Leiden sichtbar wird durch mein Leben. Danke, Vater, dass wenn ich mit Tränen sähe, dann werde ich im Jubel ernten. Und so sähe ich meine Gebete. Ich sähe meine Hingabe. Ich sähe mein Leben. Ich lebe nicht mehr, sondern du lebst mich. Dein Leben lebt mich. Deine Liebe lebt mich. Entzünde mich neu, Heiliger Geist. Entfache mich neu mit diesem göttlichen Feuer, das stärker ist als alles andere, das sich nicht ablenken lässt, das mich bewahrt vor der Verführung, auf mich selber zu schauen und von mir selber eingenommen zu sein. Ich will eingenommen sein von dem, wovon du eingenommen bist. Und von dem, was auf deinem Herzen ist. Oh, komm, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Rabassia Masandala Bassia Lala. Oh, Semenene Sekaramando. Oh, Rebessana Lamando. Sheramando Lolomosanderede. Oh, Yad Rabassia Namondere Rebessekanamando Lolo. Shekaramando Robosandala Labassandala Labassa. Oh, Rebessekere Serere Robosandala Landara. Oh, Vater, ich bete, dass du jedem Einzelnen hier in diesem Raum wirklich eine tiefere Offenbarung gibst, Herr. Eine Herzensoffenbarung, Herr. Nicht irgendein Druck, Herr, oder irgendeine eine Schwere oder so etwas, aber eine Herzensoffenbarung, Herr. Eine Herzensoffenbarung von deinem Herzen, Herr. Wo wir eins werden, Herr, mit deiner Sehnsucht. Wo wir eins werden, Herr, mit deinem Drängen. Wo wir eins werden, Herr, mit deinen Zielen, Herr. Herr, ich bete um diese tiefe Verschmelzung, Herr, unseres Herzens mit deinem Herzen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, und wir empfangen das gerade jetzt, wir empfangen das gerade jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass wir bewegt werden, Herr. Oh, oh, shekeramando sekeramanda, oh, rebesekamamamando, oh, rebebebesendenemenenenene. Oh, wehe du, Heiliger Geist, wehe du, Herr, wehe du, Herr, wehe du durch diesen Raum, Herr, wehe du, Herr. Oh, Shernamasa, oh, Rabasandalabasa karara, oh, Sekerenemananamasarara, oh, Rabasakaranamanana. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns ganz neu auch wirklich die Relation zeigst zwischen dem, was wir denken, was so wichtig wäre vielleicht manchmal in unserem Leben und zwischen dem, was wirklich wichtig ist, Herr. Danke, Jesus, dass du uns wirklich immer wieder neu den Blick erhebst, Herr, unser Haupt erhebst, Herr, dass wir wieder sehen, worauf kommt es eigentlich wirklich an, worauf kommt es dir an und dass wir beginnen, uns wirklich mit dir eins zu machen und auch mit dir zu freuen, Herr. Herr, wenn wir sehen, Herr, dass dein Reich vorangetrieben wird, Herr. Herr, wir verachten nicht die kleinen Anfänge, sondern wir freuen uns, Herr. Wir sind voller Begeisterung, Herr, über jeden, der errettet wird, der zur Erkenntnis deiner Wahrheit kommt, der hineinkommt in dein Reich, Herr. Wir danken dir, Herr, für all die vielen, die hier schon sich entschieden haben für dich, Jesus, Herr. Für all die vielen, die bereits eine Entscheidung getroffen haben, Herr. Auch in anderen Orten, Herr, und überall, wo du uns hingeschickt hast. Uns als Gemeinde, uns als Glory Life, uns als Leib, Herr. Danke, Vater, Herr. Und Herr, wir bitten um Multiplikation, Herr. Herr, wir setzen Multiplikation frei, Herr. Herr, wir setzen wirklich eine Bewegung der Rettung, Herr, eine Bewegung der Umkehr, eine Bewegung der Buße, eine Bewegung der Hinkehr zu dir frei in diesem Land wie nie zuvor, Herr. Eine Bewegung, die Menschen demütig macht, Herr, im richtigen Sinne, Herr, so dass sie erkennen, ja, wir brauchen Gott, wir brauchen unbedingt Gott, dieser Gott ist so genial, dieser Gott ist so stark, dieser Gott ist so mächtig, dieser Gott ist Liebe pur und wir brauchen ihn und ohne ihn sind wir verloren, Herr. Danke, Vater, dass du deinen Leib, Herr, neu entzündest mit einer Ehrfurcht vor dir, Herr, mit einer Furcht Gottes, Herr, mit einer Ehrfurcht, Herr, vor deinem Herzen, Herr, einer Ehrfurcht vor deinem Ziel, einer Ehrfurcht vor deinem Werk, Herr. Danke, Vater, dass wir neu erkennen, die Ehre, die es ist, teilzuhaben an deinem Werk, Herr. Teilzuhaben an dem, was du tust, Herr. Teilzuhaben an deinem Herzen, Herr. Beteiligt zu sein an dem, was dein Herz in dieser Zeit bewegt und vorantreibt, Herr. Danke, Jesus, dass du uns ein begeistertes, entzündetes, liebendes, zur Barmherzigkeit fähiges, zur Freude fähiges, Herr, zum Ausstrecken fähiges Herz gegeben hast, Herr. Und Vater, im Namen Jesus setzen wir es frei in unserem Innersten, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Sag mal, ich empfange es. Danke, Heiliger Geist. Für die Zuteilung von deinem Herzen. Für die Zuteilung von deiner Liebe. Ich bin ein Liebender. Ich bin ein Barmherziger. Ich bin einer, der sein Leben hingibt, damit Menschen errettet werden und hereinkommen ins Reich Gottes. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Du hast es empfangen. Es ist in dir drin. Diese Zuteilung ist in dir drin und es facht es neu an. Und der Heilige Geist wird dich daran erinnern, es auch immer wieder neu anzufachen, auch in deinem Gebet. Weißt du, es hängt da immer ganz stark davon ab, wofür du betest, wovon du bewegt wirst. Ne? Wenn du immer nur betest für deine eigenen Probleme, dann wirst du bewegt sein von deinen eigenen Problemen. Wenn du bewegt wirst von dem, was das Herz Gottes bewegt, dann wirst du wovon das Herz Gottes bewegt ist, dann wirst du auch davon bewegt. Und genau das will Gott. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Jetzt zum Schluss hast du die Gelegenheit, jetzt darfst du einfach noch wirklich auch als ein Lobpreis und ein Betungsopfer darfst du ihm einfach auch geben, weil alles, was du gibst, auch in dieses Werk hinein, wird dafür verwendet, dass letztendlich das Herz Gottes sich in dieser Welt ausdrücken kann. Weißt du, das Herz Gottes ist das, was eigentlich hinter seiner Herrlichkeit steht, verstehst du? Seine Herrlichkeit ist die Manifestation dessen, was er auf dem Herzen hat. Amen. Das heißt, das Herz Gottes ist das dahinter. Wenn du ein Leben in der Herrlichkeit Gottes willst, dann musst du das Herz Gottes kennenlernen, damit die Herrlichkeit Gottes hervorkommen kann. Denn das ist das Herz. Das Herz ist das Herz. Amen. Bobby Connor hat es so gesagt, er hat gesagt, wie hat er gesagt, das Herz einer Sache ist eine Sache des Herzens. Amen, so einfach. Das Herz der Herrlichkeit Gottes ist das Herz Gottes. Okay, preist den Herrn. Übrigens für alle Glory Life Schüler, auch die online auch dabei sind, die das vielleicht noch nicht gehört haben, kurzer Hinweis darauf, es gibt zu unserem neuen Gemeindezentrum, unserem Herrlichkeitszentrum, Zentrum der größeren Herrlichkeit, gibt es auf unserem Glory Life YouTube TV-Kanal ein spannendes Video, da kannst du einen 3D-Rundgang durch das Gebäude machen. Da ist auch ein Video mit drauf, wo der Joshua Mills auf unserem Grundstück war und mit Gold bedeckt wurde und so weiter. Also wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, du kannst es jetzt sehen auf dem Glory Life TV YouTube-Kanal. Okay? Hinweis, ne? Baubeginn ist ja am 14. Mai. Also die Gründung, ist übrigens interessant, am 14. Mai beginnt die Gründung des Gebäudes. Es ist tatsächlich auch bautechnisch so, zuerst beginnt die Gründung für das Ganze. Und interessant, am 14. Mai wurde der Staat Israel gegründet. Das heißt, die Gründung des Hauses der größeren Herrlichkeit findet am selben Tag statt wie die Gründung des Staates Israel. Da siehst du übrigens die zwei anderen Herzkammern Gottes, nämlich das Herz Gottes für die Gemeinde und das Herz Gottes für Israel. Und beides hängt auch miteinander zusammen. Halleluja, ist interessant. Das ist die Verbindung. Preist den Herrn. Gut. Ja, wenn du noch nach Israel mit möchtest, du kannst dich noch übers Internet, glaube ich, anmelden. Ich glaube, es gibt noch ein paar Plätze. Ich habe jetzt nicht mit Schechinger aktuell gesprochen, aber ich glaube, ein paar gibt es noch. Also du kannst zumindest versuchen, dich anzumelden. Preist den Herrn. Okay.